Sie haben uns geschlagen, getreten, sie haben uns gebeten zu schweigen. Wenn wir die Wahrheit sprachen, dann mussten wir leiden. Man gab uns zu verstehen, dass in dieser Welt Moral nicht mehr viel zählt. Ja, wir wurden gequält, misshandelt, an jeder von uns ins kalte Wasser geworfen und wir hörten auf, du musst. Jeder einzelne Opfer von tausend Verbrechen. Die Zeit ist nun gekommen, der uns die Engel rächen. Babylon brennt, Babylon brennt. Siehst du nicht die Flammen am Horizont? Babylon brennt, Babylon brennt. Spürst du nicht das Feuer? Babylon brennt, Babylon brennt. Siehst du nicht die Flammen am Horizont? Babylon hat Feuergefahr. Das ist der Anfang von Babylons Untergang. Wir wurden allein gelassen, abgeschoben, belogen und betrogen, beraubt, ausgebeutet, eingesperrt und verbogen. Wir waren wie Bäume, die nichts wollten außer wachsen. Doch standen mit Wasser und Licht, kamen sie mit den Äxten, zerhackten unsere Träume, brachen uns in zwei, erzählten uns, dass das alles gut für uns sei. Das alles waren nichts außer leere Versprechen. Die Wut entflammt in den Gerechten. Babylon brennt, Babylon brennt. Siehst du nicht die Flammen am Horizont? Babylon brennt, Babylon brennt. Spürst du nicht das Feuer? Babylon brennt, Babylon brennt. Siehst du nicht die Flammen am Horizont? Babylon hat Feuergefahr. Das ist der Anfang von Babylons Untergang.